Can Christians be rich? Können Christen reich sein? I'm Reinhard. Ich bin Reinhard. Who are you? Und wer bist du? Ich bin Marina. She's Marina. Okay. What a question. Was ist das für eine Frage? Can Christians be rich? Ob Christen reich sein können? Here is my answer. Hier ist meine Antwort. I'm going to give you the short answer and the long answer. Ich werde euch die kurze Antwort geben und dann noch die lange Antwort. The short answer is this. Die kurze Antwort ist folgendermaßen. Christians are supposed to be wealthy. Christen sollten wohlhabend sein. Really? Wirklich? Yes. Yeah. So I'm going to give you the long answer. Und jetzt werde ich dir noch die lange Antwort geben. In the year of 2014. Im Jahr 2014. On the 12th of January. Am 12. Januar. At 6:32 in the morning. Um 6:32 Uhr morgens. I had an encounter with God. Hatte ich eine Begegnung mit Gott. That lasted, it's true. Und das war. Lasted 56 minutes. Und diese Begegnung ging genau 56 Minuten. Uh-huh. God spoke to me for 56 minutes in a voice that I could hear very clearly. Gott hat während 56 Minuten mit mir gesprochen, in einer Stimme, die ich sehr klar hören konnte. He spoke to me about world events. Er sprach mit mir über Dinge, die der Welt geschehen. He spoke to me about churches and pastors and nations. Er sprach mit mir über Gemeinden und Pastoren und Nationen. Many details. Und viele Details. One of the things he said to me is this. Und eines der Dinge, die er mir sagte, ist folgende. Are you ready? Bist du bereit? He said, Reinhard, I would like all of my children to be millionaires. Er sagte, Reinhard, ich möchte, dass alle meine Kinder Millionäre sind. Did you know that God wants you to be millionaire, Marina? Hast du gewusst, Marina, dass Gott möchte, dass du Millionärin bist? Ja, das ist gut. Now you know. Jetzt weißt du es. Really, listen what God said to me. Hör zu, was Gott mir gesagt hat. He said, Reinhard, I want all of my children to be millionaires. Er sagte, Reinhard, ich möchte, dass alle meine Kinder Millionäre sind. And then he said this. Und dann sagte er noch Folgendes. Because I want all of my children to enjoy my goodness and my blessing. Weil ich möchte, dass alle meine Kinder meinen Segen und meine Güte genießen können. And I never want the preaching of the gospel of the kingdom to stop. Und ich habe noch nie gewollt, dass das Verbreiten des Evangeliums gestoppt wird. Because of lack of finances. Einfach weil es keine Finanzen mehr hat. And then he continued the conversation. Und dann hat er weitergeredet. He said, very few of my children. Er sagte, sehr wenige meiner Kinder. Have learned to access the wealth of heaven. Haben gelernt, die Reichtümer des Himmels zu ergreifen. And then he continued. Und dann hat er weitergefahren. And most of those who have learned it. Und die meisten, die das gelernt haben. Their heart has departed from me and this makes me very sad. Deren Herzen hat sich von mir entfernt und das macht mich sehr traurig. You know, I made a decision. Und wisst ihr, ich habe eine Entscheidung getroffen. And I stood in front of the church that we were leading probably about 30 years ago. Und vor etwa 30 Jahren stand ich vor der Gemeinde, die wir leiteten. And I said this. Und ich habe Folgendes gesagt. I remember it like yesterday. Ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre. I said to the whole church, I said, I am going to be a millionaire. Ich habe der ganzen Gemeinde gesagt, ich werde ein Millionär sein. And I will never allow my heart to be conquered by. Und ich werde nie erlauben, dass Geld mein Herz einnimmt. I will always stay close to the heart of God. Ich werde immer nahe am Herz Gottes bleiben. Last year alone. Und alleine im letzten Jahr. About 10 million Brazilian reais went through our hands to save the children in Brazil. Sind ungefähr 10 Millionen Reais, also mehr als 1,5 Millionen Euro durch unsere Hände geflossen, um die Kinder in Brasilien zu retten. And there is not one fiber of my heart. Und kein einziges Teilchen meines Herzens ist durch die Liebe ans Geld verloren gegangen. So does God want his children to be wealthy? Möchte Gott, dass seine Kinder wohlhabend sind? Of course he does. Ja, klar möchte er das. I can show you through so many Bible verses. Ich kann euch so viele Bibelverse zeigen. In fact, I wrote a book, it's called Provision of Heaven. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Provision des Himmels. I just remembered, we recorded a whole course about supernatural provision. Und wir haben auch einen ganzen Kurs auf Englisch-Portugiesisch aufgenommen über die Versorgung vom Himmel. The Bible is very clear about God's desire for his children to prosper. Und die Bibel ist ganz klar darüber, dass Gott diesen Wunsch hat, dass seine Kinder gedeihen. It's never the prosperity, it's what conquers our heart. Und es geht nie um diesen Wohlstand, der unsere Herzen in Besitz nimmt. I have come to the understanding, ich bin zum Verständnis gekommen, that a mentality of poverty is very selfish. Dass die Armutsmentalität sehr egoistisch ist. What's the mentality of poverty? Und was ist diese Mentalität der Armut? God doesn't want me to be rich. Ja, Gott möchte nicht, dass ich reich bin. Do you know how selfish this is? Weißt du, wie egoistisch das ist? If you believe this, wenn du das glaubst, how are you going to be a channel to bless children who are not hardly surviving? Wie wirst du ein Kanal sein, um Kinder zu segnen, die nur noch überleben? What are you going to do about the poverty in this world? Was machst du dann gegen die Armut dieser Welt? If you don't believe in prosperity. Wenn du ja nicht an Wohlstand glaubst. You know, I was in Monaco 4 years ago. Und weißt du, vor 4 Jahren ungefähr war ich in Monaco. It's been kind of a desire of my wife Debbie to go there. Und Debbie wollte schon lange mal dorthin gehen. So we had to go to Europe to preach the conference. Und wir mussten sowieso nach Europa, um an einer Konferenz zu predigen. And I said, baby, we're already there. Let's go a few days earlier. Und ich sagte, Liebling, da wir ja eh gehen müssen, lass uns ein paar Tage vorher fliegen. And let's drive down there. You can drive from Austria to Monaco in one day. Und lass uns runterfahren. Man kann von Österreich in einem Tag auf Monaco runterfahren. So we rented an Airbnb in Nice. Und so haben wir ein Bed and Breakfast gebucht in Nizza. And then we spent 3 days in Monaco. Und dann waren wir für 3 Tage in Monaco. Do you know, as I walked up the city, which is a city state, Monaco. Und wisst ihr, als ich da diese in dieser Stadt umherspaziert bin und das ist ja eine Stadt, die gleichzeitig ein Staat ist. And we looked down at the harbor. Und wir haben dann runtergeschaut auf den Hafen. I got so angry. Da war ich so wütend, so irritiert. There was Debbie and another couple of pastors with me. Und da war Debbie und noch ein anderes Pastorenpärchen mit mir. And I'm a guy that's very real. Und ich bin jemand, der sehr real ist. I express myself in front of everybody. Ich sage, was ich denke, vor allen Leuten. I don't care if it's people around me, whatever. Und ist mir egal, ob Leute rundherum sind oder was auch immer. So I stood there and I looked down at all these yachts. Und als ich da stand und runterschaute auf all diese Yachten. I've never in my life seen such wealth. Ich habe nie in meinem Leben einen solchen Reichtum gesehen. I didn't count, but there must have been 50, 60 or maybe more yachts. Und ich habe nicht gezählt, aber es waren sicher 50 oder 60 oder mehr Yachts. Yachts that I've never imagined even exist. Und Yachts, die so waren, wie ich sie mir nie hätte vorstellen können. There were yachts with a helicopter landing place on top of the yacht. Und da gab es auch Yachts, die einen Helikopterlandeplatz auf ihrer Yacht hatten. There were 4-story-high yachts. Und es gab 4-story-high. Quattro andate. Und es gab Yachts, die 4 Etagen hatte, 4 Stockwerke. Crazy stuff. Es war wirklich verrückt. And we just started to build orphanages in Brazil. Und wir haben gerade angefangen, Waisenhäuser in Brasilien zu bauen. So I looked down and I remember. Und ich habe da runtergeschaut auf diesen Hafen und ich erinnere mich. I got so angry. Ich war so irritiert und wütend. I said, what a waste. Was ist das für eine Verschwendung? Nobody needs a yacht like that. Niemand braucht so eine Yacht. I said, for the money that this yacht costs over there to the left, I can build 20 orphanages. Ich habe gesagt, für das Geld, das diese Yacht hier kostet, könnte ich 20 Waisenhäuser bauen. For this yacht over there, I can maybe build 30 orphanages. Und für diese Yacht könnte ich 30 Waisenhäuser bauen. I can save tens of thousands of children for the money that's wasted. Ich kann Zehntausende von Kindern retten für dieses Geld, das hier verschwendet wird. Debbie said, calm down, calm down. Und Debbie hat gesagt, hey, beruhig dich, beruhig dich. I said, no, this is so wrong. Ich habe gesagt, nein, das ist so falsch. Children dying on the street and all this luxury. Die Kinder sterben auf der Straße und da ist dieser ganze Luxus. And then God said. Und dann hat Gott gesagt. Did you ever hear what he said to me? Here's what he said to me. Hast du schon mal gehört, was er mir sagte? Reinhard, don't get angry at prosperity. You have to get angry at poverty. Reinhard, werde nicht wütend auf Wohlstand. Werde wütend auf die Armut. He said, it's poverty that I hate, not prosperity. Er sagte, es ist die Armut, die ich hasse, nicht den Wohlstand. I'm a good God. I'm a God who loves to take care of the children. Ich bin ein guter Gott. Ich liebe es, für meine Kinder zu sorgen. Do you know what he said to me? Und wisst ihr, was er mir sagte? He said, Rainer, do you really think that these yachts here take anything away from my wealth? Er sagte, Herr Reinhard, denkst du wirklich, dass diese Yacht hier irgendetwas von meinem Wohlstand wegnehmen? You think that the children are lacking because of this yacht? Und glaubst du wirklich, dass es den Kindern an allem fehlt wegen diesen Yacht? Of course not. Sicher nicht. I have unlimited resources. Ich habe unlimitierte Ressourcen. The wealth of heaven is unlimited. Hör zu, der Wohlstand des Himmels ist unlimitiert. You know, this was such an encounter with God that transformed me. Und das war so eine Begegnung mit Gott, die mich verändert hat. So I said, God, I will get angry at poverty. Und ich sagte, okay, Gott, von nun an werde ich auf die Armut wütend werden. I will make sure that all of the children that we save are taken care of really well. Ich werde sicherstellen, dass all diese Kinder, die wir von der Straße retten, dass es ihnen gut geht. I will get angry at poverty because it's not the heart of God. Ich werde wütend werden auf die Armut, weil das ist nicht das Herz Gottes. But I will never allow the love of money to conquer my. Ich werde nie erlauben, dass die Liebe zum Geld mein Herz erobert. So if I have this idea that God doesn't want Christians to be wealthy, also wenn ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass Christen wohlhabend sind, then I also believe that God doesn't want Christians to be generous. Dann glaube ich auch, dass Gott nicht möchte, dass Christen großzügig sind. How are you going to be generous if you don't have anything? Wie wirst du großzügig sein, wenn du nichts hast? See, this poverty mentality makes no sense. Weil diese Armutsmentalität macht keinen Sinn. For 2 weeks I've been meditating on this one Bible verse. Für 2 Wochen habe ich über den folgenden Bibelvers meditiert. It's in 2 Corinthians chapter 9. Man findet ihn im 2. Korinther Kapitel 9 Vers 8. My God is able. Gott aber ist mächtig, to make all grace abound to you, euch Gnade im Überfluss zu spenden, so that you may have sufficiency in everything, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt, and can be generous at every occasion, und überreich seid zu jedem guten Werk. And this is talking about money. Und da spricht es über Geld. So here's what God is saying. Und hier ist, was Gott sagt. I want you to experience so much grace. Ich möchte, dass du so viel Gnade erlebst. That you always have more than you need. Dass du immer mehr hast, als du brauchst. And that you can always be generous every single occasion. So dass du immer großzügig sein kannst. I've been meditating on this verse for so many weeks. Ich habe für viele Wochen über diese Schriftstelle meditiert. I will be that man. Und ich werde dieser Mann sein. Have sufficient in everything. Dass ich genügend habe in allem. And be generous at every single occasion. Und großzügig sein kann zu jedem guten Werk. Get out of your poverty mentality. Komm raus aus dieser Armutsmentalität. It's a defiance of the cross. Es ist eine Verachtung des Kreuzes. Never forget that. Vergiss das nie. Comment if you would like to. Kommentiere, wenn du das möchtest. Share this video with other people. Teile dieses Video mit anderen Leuten. Thank you for watching. Danke, dass ihr zugeschaut habt. I know you only watch because you want to see Marina. Ich weiß, dass ihr nur zuschaut, weil ihr Marina sehen möchtet. But that's okay. Ah, das ist okay. She did a good job. Sie hat es sehr gut gemacht. Thank you, people. Danke, Leute.